Deutschlandfunk, Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon, Bernd Kalina. Guten Abend und willkommen zu dieser Sendung. Hoch schlugen auch diese Woche die Informationswellen über angeblichen oder tatsächlichen Antisemitismus in Deutschland hin und her. Die Namen der Gegenpaarungen dazu heißen Schirmacher und Reich-Ranicki versus Walser, Möllemann gegen Friedmann, Westerwelle gegen Möllemann, Clement gegen Karsli und so weiter und so fort. Entsprechend auch die hervorgehobene Beachtung, die der eskalierende Meinungsstreit in der Wochenpresse fand. So stellt Michael Rutze im Aufmacherbeitrag des Rheinischen Merkur die rhetorische Frage: Wächst in Deutschland eine neue Judenfeindlichkeit? Um sie zusammenfassend und klar zu beantworten. Die Belege dafür fehlen. Der Chefredakteur des Rheinischen Merkur führt dazu im Einzelnen aus: Weder ist Deutschland antisemitisch noch die FDP. Weder ist Jürgen Möllemann ein Antisemit noch, und das schon gar nicht, Martin Walser. Deutschland ist kein antisemitisches Land. Die faschistisch-völkische These des Antisemitismus, wie Horkheimer und Adorno sie referierten, Juden als Gegenrasse, das negative Prinzip als solches zu sehen, von deren Ausgrenzung, gar von deren Ausrottung das Glück der Welt abhänge, hat in Deutschland keine Anhänger mehr. Durch allzu häufigen Gebrauch verliere der Antisemitismusvorwurf auch an Wirkung, meint Rutz, was eine beachtenswerte Überlegung darstellt, gerade für diejenigen, die mit der Stigmatisierung bisweilen allzu schnell hantieren. Rutz über Möllemann: Er ist eitel, machthungrig, unklug, auch unsouverän, und ihm mangelt es an Persönlichkeit, weil ihm sein Affront gegen Friedmann bisher keine Entschuldigung wert war. Er schadet damit nicht nur sich selbst und der FDP. Nicht aber darf man ihm einen systematischen Ausgrenzungswillen gegenüber Juden unterstellen. Der Antisemitismusvorwurf von Michael Friedmann ist ehrverletzend und seinerseits entschuldigungsreif. Der Umstand jedenfalls, dass Möllemann Herrn Friedmann nicht mag, derlei kommt im Leben vor, sowie die Hartnäckigkeit, mit der er das Selbstbestimmungsrecht der FDP in ihrer Mitgliederpolitik verteidigt, wenn auch in einem angreifbaren Fall, rechtfertigt derlei noch längst nicht. Der Fall Karsli hat ja noch eine andere Frage formuliert. Sind jene Deutschen arabischer Herkunft, die durch ihre spezifische Geschichtserfahrung, die in Deutschland grundständige Sympathie zu Israel nicht teilen, künftig nicht legitimiert, Mitglied einer demokratischen Partei zu werden? Die von Friedmann immer wieder gegen Zuwanderungsskeptiker ins Felde geführte Multikulti-Parole »Vielfalt statt Einfalt« bei eingebürgerten Deutschen aus dem arabischen Raum stößt sie dann doch, wie Michael Rutz aufzeigte, an Grenzen. Und Martin Walser, um einen weiteren Namen im innenpolitischen Streit zu benennen, ist er wegen seines neuen Romans »Tod eines Kritikers« tatsächlich schon Antisemit, wie Kritiker ihm unterstellen? Nein, schreibt Rutz. Und weiter? Walser hat immer als Demokrat gedacht und geschrieben, als Republikaner durch und durch. Für seine demokratischen Reden hat er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Für sein Bestehen auf der Notwendigkeit des Diskurses. Dass nun ausgerechnet sein damaliger Laudator, Frank Schirmacher, ihn in der FAZ hinzurichten sucht, mit kampagnenhaftem Journalismus, mit einer Verurteilung ohne öffentlichen Beweis und für diejenigen, die das Buch schon lesen konnten, mit einer nicht stichhaltigen Begründung, gibt Walser mehr Recht als seinen FAZ-Großkritikern. Auch Ulrich Greiner verteidigt Walser gegen die vernichtenden FAZ-Vorwürfe in seinem Beitrag für die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Sein Resümee? Walsers Roman, wenn man ihn nur als ein selbstbezügliches Artefakt betrachtet, ist keineswegs antisemitisch. Antisemitisch wäre er, wenn er Reich-Ranicki kritisierte und karikierte, weil er Jude ist. Er kritisiert und karikiert ihn aber, obwohl er Jude ist. Walser, der Spezialist des Undeutlichen, so Greiner, habe zwar keinen antisemitischen Roman verfasst, dennoch hätte er ihn besser nicht geschrieben, meint der Zeitautor und geht auf Motivsuche beim umstrittenen Schriftsteller. Seit der Paulskirchenrede von 1998 lastet der Antisemitismusvorwurf auf ihm. Er trifft nicht zu, denn Walser hat sich in zahllosen Texten mit dem Faktum Auschwitz auseinandergesetzt und sich beispielsweise als einer der ersten für Klemperers Tagebücher und ihre öffentliche Wahrnehmung engagiert. Aber eine seiner hervorstechenden Eigenschaften ist der Trotz. Er will sich nicht vorschreiben lassen, was er fühlen und denken soll. Er weigert sich, die Differenz zwischen öffentlichem Diskurs und persönlicher Empfindung nachzuvollziehen. Noch seine jüngste Rede, die in Berlin hieß über ein Geschichtsgefühl, was streng genommen ein Widerspruch in sich ist. Entweder Geschichte oder Gefühl. Aber so ist Walser. Mit seinem scharfen Blick nimmt er die Ritualisierung des öffentlichen Umgangs mit der deutschen Vergangenheit wahr und empfindet sie als verlogen. Zu einem anderen, wenn auch nicht ganz unverwandten Thema. Im Rheinischen Merkur äußert sich einer der profiliertesten Schriftsteller der ehemaligen DDR, Günter de Bruijn, zur Frage nach der deutschen Nation. Stolz, und damit meint er Nationalstolz, mache stabil. Und da er bei den Deutschen ja eher unterentwickelt ist, der Nationalstolz kann also im Umkehrschluss auf Instabilität im Volk der Dichter und Denker geschlossen werden. Günter de Bruijn. Die besonders von Deutschen gewünschte rasche Überwindung des Nationalen, die manch kühner Denker zu Zeiten der deutschen Teilung und wohl auch um diese zu rechtfertigen, schon als vollzogen gemeldet hatte, wird wohl ein Weilchen noch auf sich warten lassen. Noch bestimmen heute die Nationen die Geschicke Europas. Und wenn sie früher oder später, wie zu hoffen ist, ihre nationalen Egoismen vollends bändigen und ihre staatlichen Hoheitsrechte an eine Demokratie namens Europa delegieren werden, wird das doch noch nicht ihr Ende bedeuten. Denn sie werden in Bereichen, die mir die wichtigsten scheinen, in ihrer Sprache und in ihrer Kultur nämlich, weiterleben. Und auch ihre Geschichte wird so bald nicht vergessen sein. Was für die Deutschen auch das Nichtvergessen von Schuld und Verbrechen bedeute, so Günter de Bruijn, und sie deshalb vermutlich auch mehr als andere Nationen die Neigung zeigten, das Glück in einer postnationalen Ära zu sehen. Die oft aus edlen Motiven kommende Absicht, das Deutsche, das in der Vergangenheit so missbraucht wurde, den Deutschen ganz auszutreiben, müsste, wenn sie sich verwirklichen ließe, zu einer Gleichgültigkeit gegenüber der deutschen Geschichte führen, zum Verlust des Verpflichtenden, zum Abwälzen der Vergangenheitslast. Denn Verantwortung für die von Deutschen begangenen Verbrechen kann nur jemand, der sich als Deutscher versteht, empfinden. Das Vergessen, vor dem zu warnen, wir nicht müde werden, träte, wenn wir uns globaler Einebnung auch kulturell total unterwerfen, uns des Nationalen also entledigen würden, mit Sicherheit ein. Abschließend noch ein außenpolitisches Schlaglicht. Michael Naumann behandelt in der Zeit ein gefährliches Spiel mit der Angst, aufgestellt zum Atomkrieg, Indien und Pakistan am Abgrund. So die wenig erfreuliche signalisierenden Überschriften des Hamburger Wochenblattes auf der Titelseite. Naumann: Seit Monaten duelliert sich die Artillerie beider Nationen an der kaschmirischen Demarkationslinie. Und zum ersten Mal in der Geschichte bedrohen zwei Nuklearmächte, die gleichzeitig in einen Schießkrieg verwickelt sind, einander mit einem atomaren Waffengang. Englische und amerikanische Diplomaten und politische Emissäre der Europäischen Union belehren in diesen Tagen pakistanische und indische Politiker mit Geheimdienststudien über die unmittelbaren Folgen eines nuklearen Schlagabtausches. Bei Einsatz aller indischen und pakistanischen Atombomben gegen die Bevölkerungszentren kämen bis zu 12 Millionen Menschen ums Leben. Naumann ruft die friedenstiftende atomare Pattsituation zu Zeiten des Kalten Krieges und der Ost-West-Block-Konfrontation in Erinnerung. Er beleuchtet die heute gänzlich andere und gefährlichere Lage auf dem asiatischen Kontinent. Die atomare Faustregel, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter, das Gleichgewicht des Terrors greift derzeit auf dem Subkontinent wegen der indischen Übermacht nicht. Mangels anderer atomarer Optionen hält Pakistan darum an einer Doktrin des atomaren Ersteinsatzes fest, also an einer ständigen Bedrohung seines Nachbarn im Osten. Beide Schreckensarsenale sind politische Prestigewaffen, über deren Nutzung ein geschlagenes, fanatisiertes Regime kurz vor dem Selbstmord entscheiden könnte. Doch wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. So möchte man die Naumannschen Zeilen mit dem Dichterwort ergänzend begleiten. Denn so brisant die konfrontative Lage auch sein mag, noch gibt es Auswege, wenn sie nur gesucht und dann gefunden werden. Auch der Kaschmir-Konflikt ist nicht unlösbar. Man muss nur die Kaschmiris fragen, was sie wollen. Mit größter Wahrscheinlichkeit wünschen sie sich von Pakistanern und der repressiven, nicht selten mörderischen indischen Obrigkeit alleingelassen zu werden. Eine uralte UN-Resolution stellt ihnen diese Wahl frei. Die Entmilitarisierung der Demarkationslinie mitten durch Kaschmir wäre ein erster, eine spätere nukleare Abrüstung beider Nationen wäre der vernünftigste Schritt.